1. Hütet u dava, ur guten taten vor den menschen zu volbringen, noem von ihnen gesehen zu werden, anden falls wordet erkennen lon von eurem vater im Himmel erhalten. 2. Wenn du also almosen gibst, posorn es nicht heraus, y es die Hütler in den Synagogen und auf den Strassen tun, damit es I von den Menschen gelobt werden. Warlich, ich sage euch, es I haben ihren Lohn bereits erhalten. 3. Wenn du jedoch almosen gibst, soll dein Linkhand nicht wissen, was dein Rechter tut. 4. Damit dein Almosen im Verborgenen bleibt, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. 5. Und wenn betet, sollte nicht y die Hütler sein, die es lieben, in den Synagogen und in den Strassnecken zu stehen und zu beten, von den Menschen gesehen zu werden. Warlich, ich sage euch, es I haben ihren Lohn bereits erhalten. 6. Du aber, wenn du betest, gehör in dein Zimmer, schließ die Tür und beet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. 7. Beim Beten sollte nicht viel Wortmachen y die Heiden, denn sie meinen, sie werden durch ihr Weilen Wort erhört werden. 8. Seid ihnen also nicht glitch, denn ihr Vater weiß, was benötigt, noch bever in darum bittet. 9. So sollte den auffolgen Weise beten. 10. Unser Vater im Himmel, geheiligt word dein Name. Dein Rein komme. Dein will geschehe, y im Himmel, so auch auf Erden. 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. 12. Und vergib uns unser Schuld, y auch wir unseren Schulden vergeben haben. 13. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 14. Denn wenn den Menschen ihr Verfehlungen vergebt, wird euch ihr himmlischer Vater auch vergeben. 15. Wenn aber den Menschen nicht vergebt, wird ihr Vater auch ihr Verfehlungen nicht vergeben. 16. Wenn fastet, sollte nicht traurig aushen y die Hütler, denn sie veranden aushen, den Menschen fassen zu sagen. Warlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 17. Du aber, wenn du fastest, salbi dein Haupt und wasche dein Gesicht. 18. Damit du nicht den Menschen dein Fasten zeigst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. 19. Sammelt euch kein Scherzer auf Erden, wo Mott und Rost sie zerstören und wo Dieb einbrechen und stehlen. 20. Sammelt euch stattdessen Scherzer im Himmel, wo weder Mott noch Rost sie zerstören und wo kein Dieb einbrechen und stehlen können. 21. Den wo dein Schatz ist, die Word auch dein Haus sein. 22. Das orges das Licht des Körpers. Wenn nun dein orge klar ist, wird dein ganzer Körper hell sein. 23. Wenn aber dein orge schlecht ist, wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn also das Licht in dir selbst zur Finsternis wird, why gross must dann die Finsternis sein? 24. Niemand kann zwei Herren dienen, den entweder word den einen hassen und den anderen lieben, oder word dem einen true sein und den anderen verachten. Erkont nicht gotten dem Mammon dienen. 25. Die Schalb sage ich euch, macht euch kein Sorgen meu 11, was essen oder trinken wordet, noch uren Körper, was ansehen wordet. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung? 26. Betrachtet die Vogel im Himmel, sie sehen nicht, ernten nicht und sammeln nichts in Schönen, und doch ernährt sie ihr himmlischer Vater. Seid ihr nicht viel wert wohler als sie? 27. Wer aber von euch kann durch Sorgen sein Leben seit Ortschner im Einkerspan verlangen? 28. Und warum macht ihr euch Sorgen die Kleidung? Schaut euch die Lilien auf dem Felden, y sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. 29. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht so praktisch gekleidet y ein von ihnen. 30. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das Hüt existiert und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, y viel mehr wird dann euch kleiden, kleingläubigen. 31. Macht euch also kein Sorgen und fragt. Nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir ansehen? 32. Denn all dies dinge beschäftigen die Heiden. Eue himmlische Watterweis doch, dass er all das benötigt. 33. Such aber zuus sein reihen sein gerechtigkeit, dann word uke all das hinzugefügt werden. 34. Macht uke also kein sorgen den Morgigen Tag, denn der Morgige Tag word für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat jenig eigene Schwierigkeiten.